Des schwarzen Papstes göttliche Majestät von Mathilde Ludendorff. Wie sich in der Seele des Jesuitengenerals und der eingeweihten Professen das geheime Dogma ausnimmt, das ihn zur Weltherrschaft berechtigt, das verrät sich an vielen einzelnen Andeutungen, Verordnungen und Äußerungen der Jesuiten. Wir setzen aus den vielen Mosaiksteinchen das Bild dieses Geheimdogmas zusammen und stellen es allen weiteren Betrachtungen über den Jesuitenorden voran. Wir betonen dabei ausdrücklich, dass der katholischen Welt und dem uneingeweihten Jesuiten vom Orden bestenfalls einige einzelne Steinchen gezeigt werden. Erstens, die römisch-katholische Kirche ist der prunkvolle Hostienschrein. In ihm ruht die weiße Hostie, die durch die Konsekration zum mystischen Leibe Christi werden kann. Die weiße Hostie ist der weiße Papst. Spricht er im Amte, ex cathedra, so heißt das, dass die Konsekration stattgefunden hat, dass also Christus in die Hostie, in seinen mystischen Leib einging. Die Jesuiten sprechen vor den Katholiken verhüllt, obwohl sie den Papst meinen, sagen sie, die Kirche ist der mystische Leib Christi. Dann ist der weiße Papst Vicarius Christi, das heißt Stellvertreter Christi, und deshalb für alle Welt unfehlbar. Solange also die Konsekration statt hat, solange der weiße Papst im Amte spricht, muss die römisch-katholische Welt und dereinst die ganze Menschheit dem weißen Papste blind gehorchen. Aber auch sonst hat sie ihm göttliche Verehrung zu zollen, so wie man auch der Hostie im Hostienschrein am Hochaltar göttliche Verehrung zollen muss, weil Christus in sie eingehen kann. Das Dogma von der Unfehlbarkeit des weißen Papstes im Amte ist nicht nur wichtige Voraussetzung zur Erlangung der Weltherrschaft des Ordens, sondern auch notwendiger Ausdruck der Einschränkung der göttlichen Macht des weißen Papstes auf seine Amtserlasse. Dies Dogma ist deshalb von der Gründung des Ordens an schon auf den Tridentiner Konzil 1545 bis 1563 von den Juden und Jesuiten Salmeron und Laynez gefordert und im Jahre 1870 erreicht worden. Zweitens, der General des Jesuitenordens aber, der schwarze Papst, ist Christo quasi Präsens. Das heißt, der gleichsam gegenwärtige Christus, das ist mehr als Vicarius, der Stellvertreter Christi, der weiße Papst. Der Jesuitengeneral ist also nicht nur bei amtlichen Erlassen, sondern immerwährend unfehlbar. Der gegenwärtige Christus ist es, der das Wann und das Wie bestimmt, in denen der weiße Papst zum Stellvertreter Christi wird. Der gegenwärtige Christus bestimmt, wann er in die Hostie eingeht, wann die Konsekration stattfindet und der weiße Papst nun der mystische Leib Christi ist. Fügt sich der weiße Papst nicht der Obrigkeit des gegenwärtigen Christus, des schwarzen Papstes, so ist er untauglich geworden, Hostie für Christus zu sein. Die Konsekration kann nicht mehr stattfinden. Der weiße Papst ist nun wie eine verdorbene, untauglich gewordene Hostie und muss wie sie vernichtet werden. Der weiße Papst Clemens XIV. Kannte offenbar den Sinn des Geheimdogmas. Als er die Bulle des Verbotes des Ordens unterschrieb, wusste er, dass seine Vergiftung durch die Jesuiten bald folgen werde. Da der Jesuitengeneral der Christus quasi Präsens ist, so ist sein Reich nicht von dieser Welt. Einen sichtbaren Staat besitzt er nicht. Wohl aber ist die ganze Welt ihm untertan. Sein Stellvertreter, der weiße Papst, der als Stellvertreter Christi den Augen der Welt sichtbar ist, steht unter ihm. Er hat die zwei Schwerter der Kirche, das geistliche und das weltliche Schwert, in seiner Gewalt. Nur ihm, dem Nachfolger Petri, befiehlt der Jesuitengeneral, der gegenwärtige Christus, so wie Christus seinem Stellvertreter Petrus befahl, stecke dein Schwert in die Scheide. Der schwarze Papst kann nicht so tief herabsteigen, selbst sichtbarlich vor die weltlichen Herrscher zu treten und ihr weltliches Schwert zu regieren. Vor der Welt bleibt die Allmacht des Jesuitengenerals daher unsichtbar, unbelichtet, schwarz. Würde der weiße Papst nach dem Bibelworte mein Reich ist nicht von dieser Welt leben und ohne sichtbaren Staat die Welt beherrschen wollen, so wäre dies eine Überhebung. Er würde sich neben den schwarzen Papst stellen. Er muss also einen sichtbaren Staat haben. Da er aber der mystische Leib Christi sein darf, wäre es eine Herabwürdigung des weißen Papstes, wollte er ein großes Weltreich mit großer Heeresmacht besitzen. Nur ein symbolischer Staat mit symbolischem Heere ist seiner Stellung würdig und angemessen. Der Kirchenstaat ist in den Augen des Jesuitenordens nicht nur eine Erleichterung der Weltmachtstellung des weißen Papstes und somit auch der Weltherrschaft des schwarzen Papstes, sondern es ist auch der einzige mit dem jesuitischen Geheimdogma voll im Einklang stehende Ausdruck der untergeordneten Stellung des weißen Papstes dem allmächtigen Christus quasi Präsens gegenüber. Er ist deshalb mit vollem Krafteinsatz in den letzten 60 Jahren von dem Orden wiedererkämpft und heute durch den hörigen Staatsleiter Italiens erreicht worden. Drittens, weil der schwarze Papst Christus quasi Präsens ist, so ist er auch der Einzige, der ein volles Recht hat, sich Sohn Mariens zu nennen. Darum sind alle, die sich der Mutter Maria blind unterwerfen und gleichsam ihre angenommenen Kinder sind, ihm voll in die Hand gegeben. Es heißt nichts Geringeres als an der Gottheit des Jesuitengenerals zweifeln, weil es an der Gottheit Christi zweifeln heißt, wenn man an der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria zweifeln sollte. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis ist deshalb für den eingeweihten Jesuiten nichts anderes als die ausdrückliche kirchliche Anerkennung der Gottheit des Jesuitengenerals. So ist dieses Dogma die dogmatische Voraussetzung des göttlichen Anrechts des schwarzen Papstes auf Weltherrschaft, auf den blinden Gehorsam der Marienkinder und darüber hinaus aller Katholiken, einschließlich des weißen Papstes ihm gegenüber. Deshalb wurde das Dogma von der unbefleckten Empfängnis seit Gründung des Ordens und schon auf dem Tridentiner Konzil von dem Juden Salmeron und Leinitz verlangt und 1854 erreicht. Nur die Kenntnis des so wohlgehüteten Geheimnisses, des so vielen Menschen unfasslichen und schauerlichen Dogmas der Eingeweihten des Jesuitenordens lässt uns alle seine kirchlichen Ziele voll begreifen, die er mit solcher Zähigkeit verfolgte und die Päpste sehr irrig für Ordensziele hielten, die päpstliche Macht steigern sollten. Erst die Kenntnis solcher Glaubensvorstellungen lässt auch das Wirken an zweiter Stelle dieses schwarzen Papstes begreifen. Es ziemt sich nicht, dass die Gottheit sich unverhüllt vor dem Volke zeige. Erschien Jehova doch auch nur verhüllt im feurigen Busch und in der Wolke über Sinai. So sind der prunkvolle Hostienschrein, die römische Kirche und ihm die weiße Hostie, der weiße Papst, die beiden Hüllen, hinter denen sich und in denen sich der schwarze Papst vor den Augen der Völker verbirgt. Mögen sie diese Hüllen ehren, solange der Papst eine brauchbare Hostie bleibt, das heißt, dem Christus quasi Präsens gehorcht.